In die Nacht starten wir mit der Missa Salamu von Robert Helmschrott. Thank you. Thank you. Schallen verstärkt. Im Trommelfell werden Signale eingebaut. Alle Wohnungen sind ohne Türen. Der Regen fällt schon dichter. Nur die Nacht lässt noch auf sich warten. Sie sucht nach ihrem dunkelsten Gewand. Du wirst bald sterben! Thank you. Straßen im Zickzack in die Leere. An den Brücken sind die Kontrollen verstärkt. Ins Trommelfell werden Signale eingebaut. Alle Wohnungen sind ohne Türen. Nur die Nacht lässt noch auf sich warten. Sie sucht nach ihrem dunkelsten Gewand. Nur die Nacht lässt noch auf sich warten. Sie sucht nach ihrem dunkelsten Gewand. Du wirst bald sterben. Du wirst bald sterben. Shut up. Die Missa Salamu nach Texten von Horst Bieneck, von Robert Helmschott. Sophia Körber war die Solistin bei der Aufführung während der Ingolstädter Orgeltage 2023. Damit geht es nach Hannover, wo die Radiophilharmonie mit Musik von Markus Lehmann-Horn im Sendesaal des NDR zu Gast war. Rot heißt das Stück für Schlagzeug, Solo und Orchester. Thank you. Alexei Gerasimes, begleitet von der NDR-Radio-Philharmonie, später als Solist in dem Stück Rot von Markus Lehmann-Horn. Elwind Gulberg-Jensen hatte die Leitung. Zurück nach München geht es mit einem Ensemble aus Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott und Schlagzeug. Hier leitet Norbert Groh die drei Phasen Aufbruch, Stagnation und Überwindung von Max Merkel. Thank you. Thank you. Aufbruch, Stagnation und Überwindung. So hat Max Merkel seine drei Phasen für Bläser und Schlagzeug überschrieben. Interpretiert wurden sie von einem Ensemble, das Norbert Groh geleitet hat. Die letzte Station im Concerto Bavarese ist damit Köln. Bei den Kollegen des WDR spielten vor gut 20 Jahren die Musiker des Ensembles Recherche, Isabel Mundries, Sandschleifen. Thank you. Isabel Mundries Sandschleifen für Streichtrio, Schlagzeug und Klavier. Sie hörten das Ensemble Recherche.